Kultur Ost, Alter. Shit! Und wenn du dir den nicht gibst, Alter, dann hast du einfach verpasst, Alter. Cartoona 1&10, 2010, Alter. Das hier ist mein Manufaktur aus OR und The One. Wir sind anders als die anderen und das macht uns bekannt. Das hier ist ostdeutsche Rap und das hier ist was wert. RMO, KDO und Double OR. Das rappt jeder Junge aus einer anderen Perspektive. Du willst uns balance, step als Mike und verliere. Scheiß auf eure Raps, egal wie krass dieser Scheiß ist. Du sagst, du kannst uns ficken, ja komm ran und beweise. Vergleich uns nicht mit euch, ihr seid nicht besser als wir. Wir sind ein Elite und nicht so wack wie ihr. Mann, seid ihr behindert, unseren Namen zu erwähnen. Das ist wie Bruderliebe, ihr kann jeder auf jeden zählen. Das ist eine Crew, zwei Mann und ein Mike. Junge, gib dir den Sound, RMO for life. O-N-E-O-H und Cartoona One. Das hier sowas wie das Feuer über Deutschland. Hey, Manufaktur, das ist RMO. Das sind zwei junge Talente und ein krasser Flow. Das ist Cartoona One und Rono. Das ist Lidl Rap und liebe RMO. Dein Manufaktur, das ist RMO. Das sind zwei junge Talente und ein krasser Flow. Das ist Cartoona One und Rono. Das ist Lidl Rap und liebe RMO. RMO, krasser Flow und ich rock den Part. Das ist Rap mit Niveau für euch Keck zu hart. Das ist nicht minimal, sondern das ist extra large. Die RMO Crew wieder mal mit Rap am Start. Wir gehen den Weg weiter bis zur Karriere leitet. Und deine Karriere ist somit klicklich gescheitert. Wir sind nicht so wie ihr und auch nicht wie die meisten. Wir sind einfach einmalig und mit nichts zu vergleichen. Und eins, das ist Fakt, man, wir bleiben bestehen. Denn das eine, die Crew, kann uns keiner mehr nehmen. RMO hält zusammen, nur dass das klar ist. Weil der eine nun mal für den anderen da ist. Denn so muss es auch sein und dann das wär's falsch. Denn in einer Crew man sich gegenseitig halt. Wir wollen die Zeit nicht verschwenden, sondern was erreichen. Deshalb setzen wir jetzt mit Rap ein Zeichen. Drei Manufaktur, das ist RMO. Das sind zwei junge Talente und ein krasser Flow. Das ist Cartoona One und Rono. Das ist Lidl Rap und liebe RMO. Drei Manufaktur, das ist RMO. Das sind zwei junge Talente und ein krasser Flow. Das ist Cartoona One und Rono. Das ist Lidl Rap und liebe RMO. Drei Manufaktur, das ist RMO. Das sind zwei junge Talente und ein krasser Flow. Das ist Cartoona One und Rono. Das ist Lidl Rap und liebe RMO. Drei Manufaktur, das ist RMO. Das sind zwei junge Talente und ein krasser Flow. Das ist Cartoona One und Rono. Das ist Lidl Rap und liebe RMO.